김용남, vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVJK, traf sich am 31. August in der Kongresshalle Mansude in Pyongyang. Ziel Haji Amadou Gueye, den Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, und seine Begleitung, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatteten, und führte mit ihnen ein Gespräch.